schon jetzt fürchterlich. Lampe in der Ecke und eine Disco-Kugel an der Decke. Und er spielt nur die richtige Musik mit dem groovigen Beat. Uns die Füße wund und mit Sonnenbrillen im Gesicht wird die Welt.